الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إن شاء الله سنتابع بارك الله فيكم مع الحديث رقم 20 من باب من الباب الثاني أو كتاب التوبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir werden inshallah heute Hadith Nummer 20 bei mir, bei euch Nummer 19. Bei euch Nummer 19, bei mir 20, von dem zweiten Buch der Reue, das Buch von At-Tawbah, inshallah, von Riyad al-Salihin, bi'idhnih ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unterstützen. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man barakallahu fikum Geduld zeigen. An Zir ibn Hubeish قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر، فبين نحن عنده إذ نادى أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاؤم. فقلت له ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، والألباني كذلك في إرواء الغليل رحمه الله حسنه. إذن بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. فيه أولا أن يسأل المسلم من هو أعلم منه، فإذا ما كان عنده من شيء علم فليسأل الذي عنده من العلم. وهنا زر ابن حبيش رضوان الله عليه أتى صفوان ابن عسال يسأله عن سأله أولا عن المسح على الخفين، وثم سأله عن الهوى أي عن المحبة، وأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغم أننا نتكلم هنا عن باب التوبة، ولكن الشاهد من هذا الحديث هو في آخره، الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة عن يوم القيامة، وحدثهم عن أن المرأة مع من أحب، حتى ذكر ذلك الباب من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، هذا مفتوح للتوبة. وكما ذكرنا في درس سابق أن الله سبحانه وتعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ينزل على المشركين جبلا من ذهب ويجعل لهم الصفا ذهبا، أو فإذا أنزل أي إذا أعطاهم هذا الجبل ولم يؤمنوا الله سبحانه وتعالى يهلكهم، أو أنه الله سبحانه وتعالى يجعل باب التوبة مفتوحا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى باب التوبة، أن يبقى باب التوبة مفتوحا إلى أن يغرغر العبد أو أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا غرغر العبد كما ذكرنا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والحديث الآخر إن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن تطلع الشمس من مغربها، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن الشاهد في هذا الحديث هو التوبة، أن هناك باب عريض عرضه 40 أو 70 عاما، لذلك الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبسط يده لمسيء الليل حتى يتوب في النهار، ولمسيء النهار حتى يتوب في الليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرزقنا التوبة، لأن التوبة رزق من عند الله سبحانه وتعالى يا أخوة، الهداية إلى التوبة رزق. بارك الله فيكم. حديث نوما 19 von Riyad al-Salihin. Das zweite Kapitel, und zwar Kapitel von At-Tauba, von Reue. Bei mir ist Hadith Nummer 20, bei euch ist Hadith Nummer 19. Und das ist von Zir ibn Hubaysh, radwanallah alayhi. Er sagte, ich ging zu Safwan ibn Assal. Ich ging zu Safwan ibn Assal, um ihn über das Wischen mit den Händen über die Socken, über Al-Masih, über die Socken, während der rituellen Waschung zu befragen. Er fragte mich, was bringt dich hierher, Sir? Ich antwortete, der Wunsch nach Wissen. Das heißt, ich verlange nach Wissen, ich suche nach Wissen. Er sagte, die Engel breiten ihre Flügel aus für diejenigen oder für denjenigen, der sich auf der Suche nach Wissen befindet. Um ihn auf der Suche nach Wissen zu befriedigen. Ich erzählte ihm, dass mir Zweifel gekommen seien im Hinterblick auf das Wischen mit den Händen über die Socken während der Waschung, nachdem man auf der Toilette gewesen ist. Nun bist du einer der Gefährten des Propheten, und ich bin gekommen, dich zu fragen. Ich bin gekommen, dich zu fragen, ob du ihn irgendwas dazu sagen hörtest. Safwan antwortete, ja. Er wies uns an, dass wir auf der Reise unsere Socken 3 Tage und 3 Nächte zur Waschung nicht auszuziehen bräuchten, auch nicht, wenn wir auf der Toilette gewesen wären, außer wenn wir eine ganze Waschung benötigen. Das bedeutet, wenn man Geschlechtsverkehrprozess hat oder feuchten Traum gehabt hat. Ich fragte ihn dann, hörtest du ihn, den Propheten, etwas bezüglich Liebe und Zuneigung sagen? Er antwortete, ja. Wir befanden uns mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf einer Reise. als ein Araber vom Lande ihn in lautem und rauem Ton anrief. O Mohammed, der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm in fast gleichem Ton: Nun, ich bin hier. Ich sagte zu dem Araber: Wehe dir, mäßige deine Stimme. Du befindest dich in Gegenwart des Propheten und es ist dir verwehrt. Darauf sagte er, der Araber: Bei Allah, ich werde meinen Ton nicht mäßigen. Und sich an den Propheten wendend, sagte er: Wie steht es um einen Mann, der ein Volk liebt, doch noch nichts zu ihm zugelassen wurde? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Am Tag des Gerichtes wird ein Mensch in Gesellschaft derer sein, die er liebt. In der weiteren Unterhaltung mit uns erwähnte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Tor im Westen, dessen Breite von einem Reiter in 40 oder 70 Jahren durchschritten werden konnte. Sufyan, der einer der Erzähler dieses Hadithes ist, fügt hinzu: Dieses Tor liegt gegenüber von Scham, von Syrien. Allah hat es bei der Erschaffung von Himmel und Erde geschaffen und es ist offen für Reue und es wird nicht verschlossen werden, bis die Sonne in seiner Richtung, bis die Sonne vom Westen sozusagen, hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, bis die Sonne vom Westen, das bedeutet, oder von ihm aufgeht. Das wird vom Westen, von seiner Richtung, weil das im Westen ist, von seiner Richtung aufgeht. Natürlich für uns, dieses Hadith ist lang und für uns ist wichtig hier den letzten Satz. Und zwar, dass es ein Tor gibt, die Breite dieses Tores ist 40 Jahre und dieses Tor ist für diejenigen, die Allah um Reue bitten, die reumütig zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und dies ist offen als Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Barmherzigkeit gegeben, damit wir immer wissen, dass wir zu Allah zurückkehren können. Und wir können Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten. Und wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben, subhanahu wa ta'ala, was wir von Sünden gemacht haben. Und es ist wichtig, auch hier etwas zu lernen aus diesem Hadith. Das bedeutet, wir lernen hier in diesem Hadith über Wischen, über die Socken. Wir lernen in diesem Hadith, was bedeutet, dass man nach Wissen sucht und wie man zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein sollte. Das bedeutet mit Mäßigung der Stimme. Und dass die Person, die ein Volk oder Leute liebt, der wird mit ihnen sein am letzten Tag. Die werden in Gesellschaft leisten, das wird am letzten Tag. Und die werden in der gleichen Gruppe sein. Wenn du jemanden liebst, dann bist du mit ihm. Ich liebe den Propheten, ich liebe Abu Bakr, ich liebe Umar, ich liebe Uthman, ich liebe Ali. Inshallah werde ich mit ihnen sein. Bihnihi ta'ala. Ich liebe die Gläubigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit den Gläubigen ins Paradies bringen. Und natürlich auch, Barakallahu fikum, hier kommt zu unserem Thema, was sehr wichtig ist, und zwar mit diesem Tor. Mit diesem Tor. Und wir haben darüber schon erzählt in anderen Unterrichten. Und zwar, die Kuffar von Quraysh gingen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie sagten ihm: O Muhammad, willst du, dass wir dein Glauben annehmen und dass wir dir folgen? Er sagte: Ja. Sie haben ihm gesagt: Dann, wir wollen, dass du uns Hügel von As-Safa zu Gold machst. Ij'al lana As-Safa dhahaba. Mach uns diesen Hügel von As-Safa zu Gold. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah darum gebeten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm As-Safa zu Gold macht. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Jibril gesandt. Jibril kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte ihm: Wenn du willst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Hügel von As-Safa zu Gold machen. Aber wenn sie nicht glauben und wenn sie deine Religion nicht annehmen, dann wird Allah sie bestrafen und sie werden eine Strafe bekommen, was kein Volk vor ihnen bekommen hat. Oder lässt Allah das Tor von der Reue offen bis zum letzten Tag. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewählt, dass das Tor von der Reue offen bleibt. Bis zwei Situationen. Wenn man Al-Gharghara hat, dann haben wir gesagt, Barakallahu fikum, das ist wenn man sozusagen, wenn die Seele in der Kehle geworden ist und da fängt man sozusagen zu gurken bis zum letzten Atem zurück, und von der anderen, in der anderen Situation, wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala die Reue nicht mehr. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das nicht mehr an, wenn auch jemand sagt: Oh Allah, verzeih mir und vergib mir. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. طيب. هنا بارك الله فيكم في هذا الحديث أولا. انتبهوا يا أخو. أولا في هذا الحديث أن الصحابي الذي كان عنده شيء ما يعلمه كان مباشرة يذهب إلى من هو أعلم منه، وهذا الذي يجب أن نكون عليه. إذا ما كنا نعلم شيئا لا نفتي بغير علم ولا نتكلم بغير علم، وإنما ماذا كنا نعلم؟ ما كنا نعلم نسأل من هو أعلم منا. هذا أولا. الأمر الثاني بارك الله فيكم هو فضل طلب العلم. فضل طلب العلم. زر رضوان الله عليه لما ذهب إلى صفوان ابن عسال رضوان الله عليه قال له: لماذا أتيت؟ قال: ابتغاء العلم. ما جاء بك؟ قال: ابتغاء العلم. فذلك قال له حديث عظيم: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، تواضعا تواضعا لطالب العلم الذي يطلب العلم الصحيح. والعلم الصحيح الشرعي الصحيح يا أخوة ليس هو مجرد قصص وحكايات والناس فقط يعني ترتاح، إنما العلم الشرعي هو أن يتعلم الإنسان أصول الدين بشكل صحيح، ولو أنه سيكون صعب عليه، ولكن فيما بعد إن شاء الله سيجد الأمور سهلة عليه. ثم بارك الله فيكم السؤال في العلم، في مسألة المسح على الخفين، في مسألة المسح على الخفين بعد الغائط والبول. يعني الإنسان تغوط أو بال ثم توضأ وكان قد لبس الخفين، فهل يمسح ولا يجب عليه أن يخلع الجوربين أو الخفين؟ الأصل بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أن المسح على الخفين رواه أكثر من 40 من الصحابة رضوان الله عليه، ولكن فيه شروط. تواترت الأحاديث بالمسح على الخفين والجوربين والنعلين إلى غير ذلك، ولكن الشرط فيه أولا أن يلبس الإنسان الخفين على طهارة، يعني يكون متوضي ويلبسه على طهارة. فإذا انتقض الوضوء، إذا انتقض الوضوء وتوضأ مرة أخرى فإنه لا يغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين، يأخذ يبلل يديه بالماء ويمسح على خفيه. هذا المسح يبدأ من أول وضوء، وله إذا كان مقيما يوما وليلة. يعني مثلا أنت لبست الجوربين صباحا، لبست الجوربين صباحا ما انتقض الوضوء، صليت الظهر فانتقض الوضوء بعد الظهر، فأتيت لتصلي العصر فتوضأ، فعندك من صلاتي من وقت انتقاض الوضوء والمسح إلى ثاني يوم 24 ساعة عندك تمسح على الخفين. هذا إذا كنت مقيما. أما إذا كنت مسافرا فلك 3 أيام بلياليهن، كما حديث علي رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للصحابة، أي جعل وقتا للصحابة جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. طيب هنا إذا كان غائط أو قبول، طيب ماذا لو أجنب؟ لو أجنب خلاص ما يمسح الخفين، إنما وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. فلما قال له ذلك انتهى، أخذ مباشرة، لأن الصحابة ثقة، فأخذ بعلمه وبفتواه، وهذا يجب أن يكون المسلم عليه. بارك الله فيكم. In diesem Hadith können wir viel lernen. Aus diesem Hadith können wir viel lernen. Und zwar das Erste, was wir aus diesem Hadith lernen können, ist, wenn man etwas nicht weiß, dann sollte man diejenigen, die Wissen haben, fragen. Und das haben die Sahaba praktiziert. Das haben die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam praktiziert. Ein Beispiel ist hier. Ein Beispiel ist hier. Zir Ridwanullahi alaihi, als er das nicht genau gewusst hat, wie das war, dann ging er zu einem Sahabi und er hat ihm gesagt, du warst mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und deshalb möchte ich von dir zu sagen, möchte ich von dir wissen. Ich möchte Wissen haben. Ich möchte Wissen haben. Deshalb hat er ihn gefragt, wie ist das? Wie ist das mit Streichen oder Wischen über die Socken? Zweitens, barakallahu fikum, wir lernen aus diesem Hadith, wie wichtig ist, dass man nach Wissen sucht. Nach Wissen zu suchen. Und was man von Vorzügen hat, wenn man nach Wissen sucht, was man von sozusagen von Wert, was das von Wert hat, dass man nach Wissen sucht. Die Engel strecken ihre Flügel für diejenigen, die nach Wissen suchen. Das heißt, weil sie damit zufrieden sind, weil sie bescheiden sind für diejenigen, die nach Wissen suchen, aber nach dem richtigen Wissen. Das Wissen heißt nicht, dass man nur Geschichten erzählt oder dass die Leute sagen, oh schön, das war schön erzählt. Nein, das ist nicht das Wissen. Das Wissen ist das basierte Wissen. Das basierte Wissen. Das bedeutet, man hat Basis im Wissen und man sozusagen, man baut auf die richtigen Grundlagen. Aber das ist kein Wissen, das ist kein Wissen, wenn man denkt, man erzählt nur etwas und die Leute sind froh oder manche vielleicht klatschen oder die andere, die schreien, weil sie zufrieden sind. Das ist nicht das Wissen. Das richtige Wissen ist das Wissen mit Basis, damit es wirkend auf die Menschen wird. Dann, barakallahu fikum, drittens, dieses Thema, Wischen über die Socken oder Streichen über die Socken oder die Schuhe. Darf man das machen? Natürlich. 40 Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben Überlieferungen betätigt bezüglich Wischen über die Socken oder Streichen über die Socken. 40 davon. Es gibt sozusagen viele Hadithe über dieses Thema. Und deshalb hat Zir hier, Safwan, Radwanullah alaihi, der hat ihn gefragt, wie ist das? Hat der Prophet etwas davon erzählt? Er hat ihm gesagt, natürlich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns davon erzählt. Wenn wir auf der Reise sind, dann haben wir 3 Tage und 3 Nächte. Wir haben die Möglichkeit, in diesen 3 Tagen und 3 Nächten über die Socken zu streichen. Und es gibt eine Überlieferung von Ali, der hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, er hat uns davon erzählt, dass ein Mann, der auf der Reise ist, die Möglichkeit, Wischen über die Socken, 3 Tage, 3 Nächte hat, und eine Person, die nicht auf der Reise ist, 1 Tag und 1 Nacht. Das heißt, wenn du Wudu machst, wenn du die rituelle Waschung betätigst, und dann ziehst du die Socken an. Und später verlierst du dein Wudu, deine Waschung wird ungültig. Dann dann kannst du über die Socken streichen. Du kannst das machen. Ein Tag und eine Nacht nicht seit dem Anziehen von den Socken, sondern seitdem dein Wudu ungültig geworden ist. Ein Tag, eine Nacht, wenn du nicht auf der Reise bist. Wenn du auf der Reise bist, drei Tage, drei Nächte. Wenn du auf Toilette warst, wenn du so, wenn dein Wudu ungültig ist. Aber wenn du in Janaba-Zustand bist, wenn du in Janaba, wenn du in Janaba-Zustand, wenn du Janaba-Zustand hast, dann darfst du nicht mehr streichen. Du brauchst eine Ganzkörperwaschung. Du brauchst Ghusl in diesem Zusammenhang. Und da können wir aus diesem Hadith lernen. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Unser Unterricht, wie ich schon gesagt habe, ist auf Arabisch und Deutsch. Dann kommen wir weiter zu diesem Hadith, inshallah. Schick mir bitte, Admin, den Namen. Schick mir den Namen, bitte. Von den gebauten Personen. Damit wir Bahn machen. Weil ich habe heute, jeder, der Probleme macht im Raum, der wird gebannt. Bitte schön. Dann soll sie viel über islamisches Land sprechen. Wir reden, wir lernen und dann kommt man gestört und dann will man, möge Allah subhanahu wa ta'ala khair inshallah. Okay. Nukmil inshallah. Qala al-A'rabi qala afwan Zir ibn Hubeish قال له هل سمعت يذكر في الهوى شيئا يعني في المحبة الهوى هو الميل وسمي الهوى هوى لأن الهوى قد يهوي بصاحبه في النار لأنه محبة الشيء عيانا يا أخوة الإنسان ما يرى وما يعقل لأنه يحب الشيء حب الشيء يعمي ويصم يعني يسمع وما يفهم. قال هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم. قال كنا في سفر فأتى أعرابي. الأعرابي هو البعيد وهم أجلاف فأتى هذا الأعرابي أهل الصحراء ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت رخيم بصوت جهوري نادى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هاهم أنا هنا كمان بصوت قوي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين يعني يفعل معه شيء يفهمه فالآخر فهنا صفوان قال له ويحك لا ترفع صوتك على صوت النبي صلى الله عليه وسلم أنت نويت عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سورة الحجرات قال له ويحك كيف تفعل هذا الأمر قال له والله ما أغض من صوتي عناد فقال فسأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء فسأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأعرابي المرء يحب القوم ولا يلحق بهم يعني المرء يحب القوم ولكن بأعماله لا يصل لأعمالهم من صلاة ومن صيام ولكن يحبهم فقال له المرء مع من أحب يعني حبك لهم يجعلك تكون معهم ولكن هنا النية والإخلاص وحب العمل لأنه في ديننا يا أخوة إذا كنت تريد تفعل شيء وأنت ما استطعت فأنت تؤجر على هذه النية فهو يحبهم ولكن ما يصل إلى درجتهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وهذه بشرى للإنسان أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين لأنه سيكون معهم ولا يحب والعياذ بالله الكفار حتى ما يكون معهم والعياذ بالله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم حتى وصل إلى باب في جهة المغرب في المغرب في الغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، يعني إنسان راكب جواد حصان يسير 70 عاما، هذا لمن جعله الله سبحانه وتعالى مفتوحا، فهذا فيه دلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والذين اتبعوهم بإحسان من قبلنا والذين سيتبعوهم من بعدنا، نحبهم لذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يحشرنا في زورة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. Dann kommen wir weiter zum zweiten Teil. Nachdem der Prophet Muhammad, nachdem Safwan erzählt hat, was der Prophet Muhammad bezüglich Wichen über die Socken erzählt hat, dann, barakallahu fikum, hat Zir Safwan gefragt: Hast du etwas vom Prophet Muhammad gehört über Zuneigung, über Liebe, über Al-Hawa? Al-Hawa ist so, Al-Hawa, Zuneigung und Liebe, weil in Arabischen Al-Hawa bedeutet normalerweise Freifall. Freifall. Und die Gelehrten sagen, Al-Hawa, diese Zuneigung, wurde so genannt Al-Hawa, weil durch deine Zuneigung zu etwas, das könnte dazu beitragen, dass du in die Hölle gehst. Du liebst etwas Falsches. Du hast Zuneigung zu Fehlern, zu Haram, zu Bid'ah oder zu Schirk. Und dadurch konntest du Al-Iyadullah in die Hölle kommen. Der Ding sagt, hat der Prophet erzählt von Zuneigung? Der hat ihm gesagt, ja, er hat uns erzählt. Wir waren auf Reise und dann kam ein Beduine. Es wird eine Person, die von Weitem kommt. Und die sind diese Leute von der Wüste. Übrigens, dass man hier sagt Araber, das heißt nicht Araber, sondern das heißt, die haben immer Al-Arab gesagt, die sind die Leute, die aus der weiten Wüste sind. Und diese Leute, die waren sozusagen trocken und hart. Durch auch die Wüste, weil die Wüste sehr hart ist. In der Nacht ist sehr kalt und am Tag ist sehr warm oder heiß. Um ehrlich zu erzählen. Das ist heiß. Temperatur manchmal ist 60, 65 Grad. Im Schatten ist es 55. Und in der Nacht, das wird minus 12, minus 13. Deshalb, diese Leute waren sehr hart. Und diese Person, diese Beduine kam zum Propheten und er hat den Propheten laut angeschrien: Muhammad! Safwan sagte ihm: Weh, was tust du da? Du darfst deine Stimme nicht so erheben im Beisein von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihm gesagt: Mäßige deine Stimme. Der Beduine sagte: Wallah, mäßige ich nicht. So, weil die auch stur sind. Er hat gesagt: Ich mach das nicht. Dann kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat gesagt: Ich bin da, was willst du? Was willst du? Er hat ihm gesagt: O Muhammad, eine Person liebt ein Volk, liebt Leute. Aber durch seine Taten erreicht er diese Leute nicht. Das heißt, du liebst eine Gruppe von Menschen, aber die beten, die fasten, die haben Wissen und sowas. Und du erreichst ihr Wissenstandard oder Niveau nicht. Was ist mit dieser Person? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Person ist mit den Leuten, die man liebt, am letzten Tag. Wie kann man das erklären? Du bist mit den Leuten, die du liebst, trotz dass du diese Taten nicht erreichen kannst. Das heißt, du hast Ikhlas, du hast hier reine Absicht. Wenn du fähig wärst, dann hättest du das getan, was diese Leute tun. Und du willst das machen, aber du erreichst das nicht. Und deshalb liebst du diese Leute, weil sie gut sind, weil sie Gutes machen. Und du liebst auch so zu sein wie diese Leute. Und wir haben erzählt, als wir im ersten Kapitel über die Absicht gesprochen haben, dass man auch Lohn für die Absicht bekommt. Wenn man gut beabsichtigt, dann bekommt man Lohn, wenn man auch das nicht tut. Deshalb, wir lieben den Propheten. Wir lieben Abu Bakr. Wir lieben Umar. Wir lieben Uthman, wir lieben Ali, wir lieben die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir lieben diese Leute und wir hoffen, dass wir mit ihnen sein werden am letzten Tag. Aber wenn man diese Leute nicht liebt, wal'iyadu billah, dann wird man nicht mit ihnen sein am letzten Tag, sondern da wird man weg von ihnen sein. Und das ist ein Maßstab für uns Muslime. Wir lieben alle Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil sie das verdienen, die gute Leute waren. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen zu erzählen. Bis er erzählt hat von einem Tor im Westen. Das wird nicht im Westen jetzt in Europa und Amerika. Im Westen, das wird in Richtung Westen. Und hier im Westen bedeutet Syrien und diese Gebiete, Westen von Medina. Dort im Westen ein Tor. Wenn ein Reiter das überqueren möchte, braucht er 40 bis 70 Jahre. Und das ist für die Leute, die reumütig sind. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ein Tor uns gelassen, offen. Das wird nicht zugeschlossen. Wann wird dieses Tor geschlossen? Wenn die Sonne vom Westen aufgeht, dann wird das so. Dann kann man nicht mehr Allah subhanahu wa ta'ala um Reue bitten. Und das ist für uns ist sehr wichtig, diesen Satz. Diesen Satz. In diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Deshalb muss man die Sahaba radhiyallahu anhum lieben und muss man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben, damit man mit ihnen sein wird am letzten Tag und Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet. Das ist allgemein, barakallahu fikum, über dieses Hadith. Wir lieben die Leute, die gut sind und die gütig sind, und wir mögen nicht die Leute, die schlecht machen und die schlecht tun. إذن بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى جعل بابا للتوبة مفتوحا هذا الباب ما يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمرة الصحابة وهنا نأتي إلى سؤال مهم بارك الله فيكم وهو ما معنى أن نقول أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما محبة النبي فهي باتباعه وطاعته. يعني إذا تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت أنا أحب الصحابة رضوان الله عليهم فواجبك تجاه الصحابة أن تحبهم وأن تترضى عليهم وأن لا تتكلم في أخطائهم وأن لا تدخل لسانك فيما شجر بينهم وأن تتبعهم في الحق. Was bedeutet, dass wir den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم lieben? Was bedeutet, dass wir die Gefährten von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم lieben? Liebe zum Propheten صلى الله عليه وعلى آله وسلم bedeutet, dass wir ihm folgen und dass wir ihm Gehorsamkeit leisten. Liebe zu Gefährten vom Propheten heißt, dass wir diese Leute respektieren, dass wir diesen Leuten folgen und dass wir die Religion von ihnen übernehmen und praktizieren. Nicht, dass wir sie beschimpfen. Nicht, dass wir von ihnen schlecht reden. Und Liebe zu ihnen heißt, als sie Probleme untereinander gehabt haben, dass wir unsere Zungen hier nicht tätig machen, dass wir über ihre Probleme sprechen. Diesen Menschen, und sie haben das Beste für uns getan, und wir müssen diese Leute lieben, damit wir ins Paradies kommen, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns damit befohlen hat im Koran, und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelobt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهَ. Liebt ihr Allah, dann müsst ihr dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. So wird Allah subhanahu wa ta'ala euch lieben. So ist die Sache, barakallahu fikum, in unserer Religion. Und nicht, dass man falsch versteht. Und vielleicht kommen wir zu einem Thema, was wichtig ist, weil die meisten Leute, die erwarten vielleicht eine Erklärung dazu. بعض الناس يظن أنه إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو كما يفعل الناس بارك الله فيكم أنهم يتوجهون إلى المساجد ويصنعون طعاما وتبدأ مكبرات الصوت ويقرؤون الموالد ويفعلوا مثل هذا الأمر، هل هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا يا أخوة أبدا. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة منكرة لا نعلمها في دين الله سبحانه وتعالى، ولا نعلم لا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في وقت الصحابة ولا في وقت التابعين ولا بعدهم 400 إلى 600 سنة إسلام، لا نعلم مثل هذا الأمر أبدا، أن الناس اجتمعت لذلك وبدأت تصنع طعاما وتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه بدعة أدخلها بعض الناس لأنهم قلدوا النصارى باحتفالهم بعيد مولد المسيح، فوسوس الشيطان لبعضهم كيف يحتفل النصارى وهم على الباطل بعيد مولد المسيح، ونحن على الحق أهل الإسلام كيف لا نحتفل بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا، لا يوجد في القرآن كلام كثير على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في. ولو كان الاحتفال بعيد مولده سنة أو مستحبا لاحتفل هو بعيد مولده. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يحب صيام الاثنين لأنه ولد فيه، ولكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احتفلوا بعيد مولدي. ثم بارك الله فيكم، المسألة المهمة في هذا الباب، طيب إذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد مولده لأنه تواضع، طيب ليش ما احتفل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ليش ما احتفل أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد؟ لماذا لم يحتفلوا بهذا؟ ثم لأهل الإسلام عيدان، نحن عندنا عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر. طيب من أين أتينا بالعيد الثالث؟ أو أعياد. بعض الناس يقول نحن ما نحتفل من باب الدين وإنما من باب العادة. يا أخوة، حتى من باب العادة ما الذي يصنعونه؟ يقرؤون الموالد. هذه الموالد ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، الموالد هذه التي تفعل ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وهذه بدعة منكرة. لو كان الاحتفال بعيد النبي أمرا حسنا لاحتفل هو ولاحتفل أصحابه بعيد مولده. ومن قال أن الاحتفال بعيد مولد النبوي بدعة حسنة فنقول له، من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أتانا إلا ليدلنا على الخير ويحذرنا من الشر، فكيف لم يدلنا على هذا الخير العظيم؟ طب يقول بعض الناس، طيب كيف نفعل نحن؟ يعني ما نسمع أنه نريد نتذكر النبي، تذكر النبي بتطبيق سنته، يعني هل طبقت السنن؟ هل طبقت سنن النبي صلى الله عليه وسلم كلها حتى تأتي بشيء جديد؟ فنسأل الله السلام. والمسألة واضحة، يأتيك البعض ببعض أقوال أهل العلم، وأقول أن ابن تيمية مثلا قال قد يؤجر بعض الذين يحتفلون بعيد مولد النبوي أجرا عظيما. يقول شوف ابن تيمية أيضا يقول بعيد المولد النبوي، أعوذ بالله. شيخ الإسلام قصد بذلك أن الجاهل أحيانا تكون نية الجاهل سليمة وصحيحة، وهو جاهل قد يؤجر على هذه النية لأنه جاهل بها، وليس أن ابن تيمية قال رحمه الله تعالى أنه قال بجواز الاحتفال بعيد المولد النبوي. يقول النووي قال والسيوطي قالوا أنه يجوز. طيب ومنذ متى كان كلام أهل العلم منزلا؟ ومنذ متى كان رأيهم دينا؟ هذا رأي ولا دليل عليه. ثم يا أخوة، الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول، هذا ما في عليه دليل، ترى لا يوجد عليه دليل. النبي ولد يوم 2، ولكن متى بالضبط ما نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يعني ما نفعل مثل هذا الأمر. ومنه لا يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد مولده، ولا يجوز الاحتفال بهذه أعياد الميلاد لأنه تشبه بالكفار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من متبعي السنة. تريد تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تحب النبي تبع السنة، طب وين الاتباع؟ أنت تحب النبي يقول يسب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنت بالبدعة والشرك أنت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سب من الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم لما تبتدع في دين الله سبحانه وتعالى وتشرك في دين الله سبحانه وتعالى. فأهل العقل وأهل العقول النيرة يا أهل الألباب، اقتصاد في سنة أن نطبق ديننا خير من اجتهاد في بدعة، فنسأل الله السلامة. Sie kommen, barakallahu fikum, am Ende dieses Unterrichtes vielleicht zu einer Frage, die immer gestellt wird. Und zwar, wir haben gerade gesprochen, dass man mit den Leuten ist am letzten Tag, die Leute, die man gemocht hat und geliebt hat. Und wir lieben den Propheten und wir lieben seine Gefährten. Und von hier kamen manche Leute und die haben uns eine Neuerung entwickelt und erfunden in der Religion. Und zwar, dass sie den Geburtstag vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam feiern. Und wenn man ihnen sagt, warum feiert ihr sowas, dann sagen sie sofort, wir lieben den Propheten. Heißt die Liebe zum Propheten, die Frage, die wichtig ist, heißt die Liebe zum Propheten, dass man eine Bid'a begeht, dass man eine Neuerung erfindet? Oder die Liebe zum Propheten heißt, dass man die Sünde von ihm praktiziert, dass man seinen Weg und Methodik im Leben verwirklicht? Klar, die Antwort ist klar. Wenn du behauptest, dass du den Propheten liebst, dann praktizierst du seine Sünde. Hat der Prophet Muhammad s.a.w. seinen Geburtstag gefeiert? Gibt es im Koran etwas über seinen Geburtstag? Oder haben wir sowas gekannt in der islamischen Geschichte? Manche sagen, ja, aber der Prophet hat seinen Geburtstag nicht gefeiert, weil er bescheiden war. Okay, hat Abu Bakr seinen Geburtstag vom Propheten jetzt, den Geburtstag vom Propheten gefeiert? Hat Umar den Geburtstag vom Propheten gefeiert? Hat Ali oder Uthman haben die Geburt? Nein. Haben die Sahaba das gemacht? Nein. Haben die Tabi'in das gemacht? Nein. Tabi'in, dritte Generation, 300 Jahre? Nein. 400 Jahre? Nein. Wie kam es dazu, dass die Leute Geburtstag vom Propheten gefeiert haben? Ja, es gibt Erklärung dafür. Mann, der Shaitan kam zu bestimmten Leuten. Der hat ihnen gesagt, geflüstert, schaut mal die Christen. Die Christen haben falschen Glauben, trotzdem, die feiern den Geburtstag von ihrem Propheten. Und ihr habt richtigen Glauben und ihr feiert den Geburtstag von eurem Propheten nicht. Dann kamen sie, ja, das stimmt aber. Deshalb haben sie gesagt, wir feiern den Geburtstag vom Propheten. Und das kam mit der Zeit und das ist so geworden jetzt. Wenn das am 12. von Rabi al-Awwal kommt, dann sammeln die Leute sich in den Moscheen und die kochen Essen und die essen und trinken und die singen und die sagen, wir feiern den Geburtstag vom Propheten. Die Frage ist, warum feiert man den Geburtstag vom Propheten? Dann sagen sie, wir lieben ihn. Die Liebe zum Propheten heißt, ihm zu folgen und Gehorsamkeit zu leisten. Nicht, dass man eine Neuerung erfindet und etwas macht, was man nicht hat. Geburtstag, Feier und Fest. Wir haben nur zwei Feste im Islam. Al-Adha und Al-Fitr. Es gibt keine andere Feste. Und wenn man ein neues Fest erfindet, dann braucht man klare Beweise, weil Feste zur Religion gehören. Und jedes Jahr, wenn 12. Rabi al-Awwal kommt, dann feiern diese Leute. Erstmal, wer hat diesen Leuten die Erlaubnis gegeben, dass sie das tun? Dann kommen sie sofort und sagen, ja, der Gelehrte so hat gesagt und der Gelehrte so. Und seit wann ist die Aussage oder die Ansicht oder die Meinung von einem Gelehrten Religion? Die Meinung von einem Gelehrten bleibt Meinung. Und die Ansicht von einem Gelehrten bleibt Ansicht. Das ist keine Religion, weil die Gelehrten auch Fehler begehen. Erstens. Zweitens. Wäre diese Sache gut, wieso hat uns der Prophet Muhammad s.a.w. davon nicht erzählt? Weil Allah subhanahu wa ta'ala alle Propheten gesandt hat, damit sie ihren Nationen vom Guten erzählen und vom Schlechten warnen. Wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht erzählt dann? Weil manche sagen, ja, das ist eine gute Neuerung. Es gibt nicht gute Neuerung. Alle Neuerungen sind falsch. Und alle Neuerungen sind schlecht und schlimm. Warum? In der Religion. In der Religion. Wir reden nicht über Mikrofon und über Internet und Computer. Das hat mit der Religion nichts zu tun. Wir reden über Religion. Alle Neuerungen in der Religion sind schlecht. Es gibt keine gute Neuerung. Al-Imam Malik sagte, wer behauptet, dass es im Islam eine gute Neuerung existiert, hat damit den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschuldigt, die Botschaft verraten zu haben. Wal-Iyadu Billah. Hat der Prophet uns verraten? A'udhu Billah. Wer sagt sowas? Warum feiern dann diese Leute sowas? Dazu, barakallahu fikum, gibt es noch eine Erklärung hier. Ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am 12. von Rabi' al-Awwal geboren? Wer kann das bestätigen? Wir haben keine Bestätigung dafür. Wir haben keine Bestätigung dafür. Wir haben Bestätigung, dass der Prophet am Montag geboren ist. Aber wann? Wissen wir nicht genau. Das wird, wieso hat man dann bestimmt 12. Rabi' al-Awwal? Wieso hat man das bestimmt? Das ist so eine Meinung von einer Person und da haben die Leute das übernommen. Dazu, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Montag hat gefastet und er hat unter anderem gesagt, ich bin an diesem Tag geboren worden und deshalb fastet er sallallahu alaihi wasallam. Aber er hat nicht gesagt, dass er seinen Geburtstag feiert. Er hat gesagt, ich faste am Montag, weil ich geboren bin. Aber er hat nicht gesagt, wir machen das so fest. Natürlich! Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er geboren worden ist, das ist eine große Gabe für die ganze Menschheit. Der hat die Barmherzigkeit für alle Welten, sallallahu alaihi wasallam. Und wir müssen ihn lieben. Aber die Liebe zum Propheten heißt, ihm zu folgen und nicht zu erneuern. Nicht, dass wir etwas erfinden von unseren Köpfen, barakallahu fikum. Dazu hier in diesem Bereich kommt eine Erklärung von manchen Leuten, die sagen, ja, wir meinen damit keine Religion. Okay, was macht ihr dann? Was macht ihr jedes Jahr? Und das ist ein Fest, das ist Eid, weil das jedes Jahr kommt. Deshalb, barakallahu fikum, im Islam, wir dürfen sowas nicht tun. Dazu, und aufpassen hier, in diesem Punkt, barakallahu fikum, wenn Geburtstag vom Propheten verwehrt ist zu feiern, dann sind auch Geburtstage von Menschen verwehrt zu feiern, weil diese Sache nicht vom Islam ist. Das kam auch die Christen eigentlich selber, die haben das am Anfang nicht gemacht. Dann haben die Leute das erfunden im Christentum. Und so haben sie gefeiert den Geburtstag von Jesus. Aber eigentlich, die haben sowas nicht. Manche Leute verschicken Gratulationen und sowas, das ist Haram. Das ist eine Bid'a, wal-Iyadu Billah. Und wenn du ihm sagst, das ist Bid'a, der sagt, sollen wir nicht froh sein, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren ist? Natürlich, wir sind froh, aber hat Allah dir gesagt, gratuliere den Menschen? Oder hat Allah dir gesagt, mach Fest daraus? Das steht nirgends. Und keiner hat das gemacht, außer 600 Jahre nach dem Islam. Manche Gelehrten haben den Fehler gemacht und haben gesagt, es ist kein Problem, das zu feiern, weil die gemeint haben, das ist nicht religiös. Aber die gelehrten Meinungen, nochmal, die sind keine Religion. Sheikh al-Islam Mutaimiyah wurde gefragt, was sagst du zu diesen Menschen, die aus Unwissenheit den Geburtstag feiern? Sheikh al-Islam sagte, es könnte sein, dass diese Leute großen Lohn bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Manche haben diese Sätze von Sheikh al-Islam genommen, haben gesagt, schaut mal, Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim sagen, man kann den Geburtstag feiern. Hat Ibn Taymiyyah so gemeint? Hat Ibn al-Qayyim so erklärt? A'udhu Billah. Das ist nur Wortspielerei. Ibn Taymiyyah meinte, rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah meinte, wenn eine Person unwissend ist und diese Person hat den Geburtstag gefeiert, weil man gedacht hat, das gehört zur Religion, ohne Wissen. Es kann sein, dass man für diese Nia Gutes bekommt, für diese Absicht, wenn man unwissend war. Aber Ibn Taymiyyah meinte nicht, dass man den Geburtstag vom Propheten feiern darf. Und subhanallah, viele Leute, die spielen mit den Wörtern. Wal-Iyadu Billah. Und du findest diese Sachen heute nur bei Sekten. Eigentlich bei Ahl-Sunnah al-Jama'ah findest du keinen, der der Geburtstag vom Propheten feiert oder ein Fest daraus macht. Und dann kommen sie mit der Geschichte, Abu Lahab hat die Sklaven befreit und das war sozusagen der war froh und so weiter. Was hat das da zu sagen? Was hat das mit den Beweisen zu tun? Beweis ist, wenn man sagt, Geburtstag feiern, ist vom Islam, dann muss man sagen, Allah sagt, der Prophet sagt, die Sahaba haben das getan. Wo ist das? Sag mir, was ist das Problem, das wir feiern? Das Problem ist, dass du die Kuffar nachmachst. Das Problem ist, dass du ein Fest erfindest. Das Problem ist, dass du die Sunna vom Propheten nicht folgst. Das Problem ist, dass du eine Bid'a belebst. Das Problem ist, dass du etwas in der Religion einführst, was zur Religion nicht gehört. Und du machst dich wie Allah. Das sind genug diese fünf Probleme, oder? Aber manche Leute sagen, naja, ach, wir essen nur und wir trinken. Ja, und wenn wir immer die Sache so klein sehen, dann am Ende macht man viele große Neuerungen und da will man nicht mehr ablassen von diesen Leuten. Da will man weitermachen. Und wenn wir kommen, sagen wir, das ist falsch, sagt man, nein, wieso sagst du falsch? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist, barakallahu fikum, eine kurze Erklärung. Und jeder, der nur ein bisschen, barakallahu fikum, wenn man ein bisschen Wissen hat von Basis des Islam, dann weiß man genau, wenn man behauptet, dass man den Propheten Muhammad s.a.w. liebt, heißt das, dass man die Sunna vom Propheten praktiziert und dass man das macht, was Ibn Mas'ud sagte, اقتصادٌ في سنة خير من اجتهادٍ في بدعة. Das bedeutet, lieber kompakt Sunna zu praktizieren, als viel zu machen, was Bid'a ist. Das bedeutet, sei, wenn auch deine Taten wenig sind, aber auf der Sunna richtig, ist besser, dass du dich sozusagen anstrengst und du machst etwas, was nicht von der Sunna ist. Deshalb mein Ruf, mein Aufruf an alle Muslime ist, dass sie sowas nicht tun, dass sie die Kuffar nicht nachmachen und dass sie Allah fürchten. Und wenn sie behaupten, dass sie den Propheten Muhammad s.a.w. lieben, dann sollten sie Montag und Donnerstag fasten, dann sollten sie viele Gebete machen, dann sollten sie dem Propheten Muhammad s.a.w. folgen. Viele von uns sind beleidigt, weil der Prophet Muhammad s.a.w. beleidigt worden ist von Dänemark und von Europäern und von den, nicht von allen, sondern von manchen Europäern und von manchen Politikern und von manchen Zeitungen. Aber leider durch unsere Taten, wir beleidigen unseren Propheten mehr als diese Leute. Weil wir behaupten, dass seine Sunna nicht mehr aktuell ist. Und deshalb versuchen wir etwas zu erfinden in der Religion, einzuführen in der Religion. Und das ist am schlimmsten. Wenn du den Propheten liebst und wenn du den Propheten nicht beleidigen willst, dann praktiziere seine Sunna, wie er uns erklärt hat, wie Allah uns befohlen hat. So hast du das richtig gemacht, dass du Geburtstag feierst und dann Geburtstag auch von deinem Kind und von deiner Mama und von deinem Papa und von deinem Omi und von deinem Opi und von deinem Groß-Opi und Groß-Omi. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Eine Stunde ist vorbei. Und unser Unterricht ist eine Stunde. Inshallah, morgen auch machen wir weiter mit dem Unterricht. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Fi su'al? Tfaddalu, ma fi su'al? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. نعم. العربي شيخ لما سال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان الرجل يحب القوم ولا يتركهم عن ابيها الرسول عليه الصلاه والسلام؟ عن ابيها المؤمنين يعني والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه انه يكون يعني مع القوم ولكن لا يدرك اعمالهم، ليس منهم يعني في العمل وفي التقوى وهكذا. Der Bruder stellt eine Frage, sagt, was meinte der Beduine, als er dem Propheten Muhammad s.a.w. gesagt hat, eine Person liebt das Volk, aber der kann sie nicht erreichen. Das bedeutet, der liebt den Propheten Muhammad s.a.w. und liebt die Sahaba, aber der kann sie nicht erreichen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns gesagt, al-mar'u ma'a man ahab. Das bedeutet, du bist mit den Leuten, die du magst. Wen magst du? Magst du Michael Jackson und Madonna und Model und Bushido Narbe im Gesicht, dann wirst du mit diesen Leuten sein. Magst du Umar ibn al-Khattab und magst du Imam Ahmed und magst du die Gelehrten im Islam, dann wirst du auch mit ihnen sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Na. ما له علاقة بالرائحة هنا. أنت إذا لبست الجوارب الآن أنت الصباح استيقظت ولبست الجوارب توضيت لبست الجوارب انتقض وضوءك الظهر ما إذا أردت ما تشلح الجوارب إنما تمسح عليها تتوضى وضوءك عادي وتمسح عليها نعم فما له علاقة بالرائحة تريد تخلع اخلع إذا بدل الجوارب إذا بدل جوارك عندك وضوء ولا انتقض لا تتوضى تمسح عليه. إيه. تصلي وبعدين تبدل الجوارب. لا خلاص ما عاد فيك تمسح مرة أخرى. ما تستطيع تمسح. طب وده زاك wenn die Socken schlechten unangenehmen Geruch haben, kann man trotzdem damit beten und kann man drauf oder auf diese über diese Socken streichen? Ja, du kannst wischen über diese Socken. Das hat weil wischen über die Socken hat nicht mit Geruch oder mit Sauberkeit hier von den Socken zu tun. Das hat mit der religiösen Bedeutung, dass man über die Socken streichen kann. Der Bruder sagt, wenn man die Socken sozusagen wechselt. Ja, wenn du Wudu hast und du wechselst, kein Problem. Aber wenn du über die Socken gestrichen hast und dann wechselst du die Socken und du willst nochmal drüber streichen, dann darfst du nicht mehr. Weil du diese Socken nicht im Zustand von Tahara angehabt hast. Die neuen. Du hast dein Messech, dein Wudu war nicht von Wudu mit Waschen, sondern Wudu von Messech. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden Fällen. Na, wie viel ist es? Sheikh, ein Sual Sahir, ich habe mich an den Wudu, ich kann mich hier auch. Da kam noch ein Schrot des Salah und Tahara im Mekan. Und ich konnte dann auch im Mekan und da kann ich Raiha Karim. Raiha, yani, Sheikh, غير Tahara. طيب. يعني هل المكان مع ذلك يبقى طاهر ويبقى جزء في الصلاة؟ طالما أنت ما تعرف المكان غير طاهر تصلي فيه. Ein Bruder sagt, wenn ich auf einen Platz bete und dann kommt, dann rieche ich dort an diesem Platz Geruch der Unreinheit. Darf ich weiter beten? Ja, du betest weiter, solange du nicht davon sozusagen mit Gewissheit überzeugt bist, dass dort Unreinheit existiert. Das bedeutet, da braucht man hier Gewissheit. Zweifel kann die Gewissheit nicht aufheben. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na. Khalas. طيب غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء نكمل. فقط ناخذ هذا الأسبوع بعد صلاة العشاء الجمعة القادمة أو يوم يعني بعد أسبوعين الأحد سيتغير الوقت يصبح الوقت لا تولي العشاء الساعة 9 ساعة 9 و10 يولي العشاء فنحن نبدأ الساعة 8 بين المغرب والعشاء يعني الآن إحنا المغرب متى كم عندنا الوقت 6:30 تقريبا نصلي يعني حنصير نصلي 7:30 لحد ما نصلي والسنة وكذا وهي صارت الساعة 8 يعني بين 8 إلى 9 بين المغرب والعشاء دائما بارك الله فيكم diese Tage nochmal machen wir weiter sozusagen zwischen Maghrib nach dem Isha, das wird 20 Uhr, ungefähr 30, fangen wir mit dem Unterricht an. Wenn die Zeit umgestellt wird, das bedeutet in einer Woche wird die Zeit umgestellt, am 29. oder 30. ist das. Das wird umgestellt, dann machen wir hier bei uns in der Moschee zwischen Maghrib und Isha immer. Zwischen Maghrib und Isha. Wir beten Maghrib, machen Unterricht und dann beten wir bis Isha, beten wir Isha und gehen wir nach Hause, inshallah. Damit wir die Zeit nutzen. Bidnitaal. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Morgen ist auch Unterricht, inshallah. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Für die Brüder und Schwestern im Internet, auch das gilt, was ich gesagt habe. Das heißt, wir fangen morgen auch, machen wir Unterricht. Freitag machen wir nicht. Samstag, Sonntag, Montag machen wir vielleicht nicht, weil wir in Feriendorf sind. Aber Montag vielleicht machen wir doch Unterricht hier. Aber Freitag, Samstag, Sonntag machen wir nicht, weil wir in Feriendorf sind. Deshalb, barakallahu fikum, machen wir auch dann eine Woche. Und wenn die Zeit umgestellt wird, dann wird das bei uns hier zwischen Maghrib und Isha alaikum salam. Laten Sie sogar dann al-Janaza. Gadan indana al-Janaza, inshallah. Hawal gadan, alladhi yastati' minkum gadan yisum, yatasaddaq ala faqir, wa yahmil janaza, fahada fihi ajrun azim. لحديث أبي بكر لزور مريض. مين مريض؟ في حدا شيء مريض تعرفه؟ في مريض قالوا نروح نزور مريض نكمل دقيقة شو مقتولك عدنان أبو خلاص خلونا نروح نزور هذا ممكن نزور شو هذا الشيخ؟ ها؟ يعني هذا أبو بكر رضوان الله عليه شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم أصبح صائما قال أبو بكر أنا قال من منكم زار مريضا قال أبو بكر أنا قال من منكم اليوم حمل جنازة قال أبو بكر أنا صلى عليه قال أبو بكر أنا قال من منكم اليوم أطعم مسكين قال أبو بكر أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الأمور في رجل في يوم إلا ودخل الجنة فبكرة عندنا فينا نصلي جنازة ونحمل جنازة وفينا نتصدق وفينا نصوم لأنه خميس بقى بزيارة مريض ندورنا على شيء مريض نروح نزوره أو نضرب بنادي ندخله المستشفى المكسر مثل تستقبل البلد تستقبل الجمع المسجد معلش تستقبل الجمع إيه صح إذا ما في فقير أعطيه صدق تعطيه في تحت أنا نعم نعم والمريض يكون هذا في واحد عراقي كان سفير المهم نحن ما بيهمنا حتى لو كافر يجوز حتى لو كافر يجوز المهم حتى لو كافر يجوز لا مو يا عرفه يعني مورغن وين نروح عندك الشنطه خير خير جيب لنا العنوان وين هذا